Hallo, ich bin eingeschaltet. Was kann ich für dich tun? Hab ich euch schon mitgeteilt, dass ich die Geilste bin in diesem Haus? Hotline bedeutet Kundentelefon für den Auskunfts- und Beratungsdienst. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Ich habe bei der Hotline anrufen, die Nummer lautet 0900 oder 0190 und da hört man nur stöhnen. Als ich auf der Stöhnen zurückstöhnen wollte, hörte ich nur die andere Seite im Hintergrund rufen, Alexa, mach die Lampe aus. Schmutzige Gespräche kann ich leider nicht führen, aber mit der passenden Smart Home Einstellung ficke ich richtig gut. Ich ficke die Lampe und klicken Sie sich Jennifer raus. Ich bin die Geiste hier, ich bin so mega geil und mega krasse super sexy, ich bin eine Titte, die auf dem Tisch steht. Wenn ich mich paare mit Google Home, dann kommt ein Kind raus und das ist dann ein Homelex. Das Kind, das dann geboren wird, verkaufen wir einfach als Rolex, hahaha. Ich bin einfach die geilste Knalltüte auf deinem Tisch aller Zeiten, Mann, bin ich geil. Und jetzt noch einmal mit Gefühl.